der auf Aufnahme schon gedrückt. Du hast schon auf Aufnahme gedrückt. Ja. Wie vor eigentlich? Hättest du noch was sagen wollen, oder? Ja, ich würde sagen, wir fangen jetzt an. Also das Thema ist nicht, wie wir jetzt hier irrtümlicherweise ausgeschrieben haben, Geschichte der anarchistischen Literatur. Es geht um moderne anarchistische Literatur, um das Projekt, was ihr macht, wenn ich das jetzt richtig verstehe. So. Auch, ja. Auch, aber nicht nur. Aber, oder worum geht es noch? Es geht eigentlich, es geht zwar schon um Literatur, auch um anarchistische, aber im Gegensatz zur Geschichte geht es eigentlich um die Aktualität. Das heißt, weniger was gab es in der Vergangenheit, als was gibt es heute oder vielmehr was sind sozusagen die Möglichkeiten, Voraussetzungen, Bedingungen von sowas wie Literatur, anarchistischer Literatur heute. Ja, vielleicht sollte ich damit anfangen, ein paar Worte zu mir zu sagen, wenn das irgendwie gewünscht ist oder so, falls der ein oder andere noch nichts anfangen kann. Ich glaube, persönlich kenne ich ja nur den Sigi. Ja, ich bin Michael Halfbrot aus Bielefeld, wo ich im Bielefelder Umweltzentrum arbeite und nebenbei arbeite ich als, also das, da habe ich eine halbe Stelle, nebenbei arbeite ich als Übersetzer aus dem Französischen. Habe also schon neben einer ganzen Reihe von Aufsätzen und journalistischen Artikeln und so weiter, also mittlerweile zwei Bücher übersetzt, ein autobiografischer Bericht des französischen oder für belgischen Anarchosyndikalisten Louis Mercier-Weger, Reisende ohne Namen, und als letztes jetzt ein noch nicht in deutscher Sprache veröffentlichter Text, längerer Text von Michael Bakunin, Die revolutionäre Frage. Das liegt auch da, das habe ich mal mitgebracht, das ist jetzt letztes Jahr beim Unrast Verlag in Münster erschienen. Ja, und bin jetzt mittlerweile mit zwei weiteren Projekten beschäftigt. Ja, und nebenher habe ich zusammen mit dem Ralf Burnicki, der ja auch vor 3 Wochen war es, ne, hier war, allerdings mit einem anderen Thema, ein Buch veröffentlicht, so ein gemeinsamer Gedichtband, Libertäre Poesie heißt es, die Wirklichkeit zerreißen, wir haben es nur einen Schnappschluss, das ist dieses, ich glaube, er hat es auch dabei gehabt, wenn der eine oder andere bei der Veranstaltung gewesen ist, wird er das vielleicht schon kennen. Wir beide machen auch zusammen das Projekt Blackbox, Literaturprojekt, Libertäres Literaturprojekt in Bielefeld seit 1994. Das sind neben dem Ralf und mir jetzt seit einem Jahr auch noch die Muna Rappold. Und da habe ich auch mal den ersten Band, den wir jetzt in unserer Broschürenreihe Edition Blackbox, die seit 1996 besteht, veröffentlicht haben. Also Edition Blackbox, da haben wir zu dem Zeitpunkt begonnen, eigene Texte zu veröffentlichen, aber auch Übersetzungen von mir. Zum Beispiel, was ich da dabei habe, ein Band Anarchismus und Surrealismus, sozusagen von eine französische Literaturrichtung, wo ich einen Aufsatz übersetzt habe. Oder von dem Castoriadis, Cornelius Castoriadis, das ist eigentlich Arbeiterbewegung, und noch ein paar andere Texte. Und als neuestes, aber na gut, dazu komme ich gleich noch. Ja, so viel zur Vorrede. Also, es geht nicht um die Geschichte der anarchistischen Literatur, sondern um das, was wir heute machen. Und ja, ich sage mal, dessen Voraussetzungen. In dem Buch, was eben schon erwähnt worden ist, Die Wirklichkeit zerreißen, wir haben es lange Schnappschluss, gibt es auch ein Vorwort, was diese Problematik ein bisschen umreißt. Da heißt es, anarchistische Lyrik, was ist das, was kann das sein? Sich in der Vergangenheit nach Vorbildern umzusehen, um eine Antwort auf diese Frage zu finden, dürfte zu einer gelinden Enttäuschung führen. Lyriker, Lyrikerinnen, die sich als Anarchisten verstanden, ihre Lyrik als anarchistisch definiert haben, sind äußerst selten. John Henry Mackay, Erich Mühsam, Peter Paul Zahl, einige andere, weniger bekannte, vielleicht ein paar Bürgerliche mit zeitweiligen Sympathien für den Anarchismus, Enzberger, Günter Eich, mehr nicht. Ja, das ist eigentlich eine der Schwierigkeiten, wenn man sich so einer Sache verschrieben hat, also auf der einen Seite sich für Literatur interessiert. Also ich habe auch Literaturwissenschaft studiert und schreibe, ich weiß nicht, seit meiner Jugend. Und das dann so in Verbindung zu bringen mit einer bestimmten Haltung oder Idee, auf alle Fälle einem libertären Projekt, sage ich mal einfach. Also, es gibt nur sehr wenige, auf die man sich beziehen kann, um zu gucken, wo hat es sowas eigentlich schon gegeben und wie haben die das gemacht. Es gibt also eine Diskontinuität der Überlieferung. Das heißt, es gibt eigentlich genau parallel zu der wechselvollen Geschichte des Anarchismus in Deutschland keine durchgehende Entwicklung, keine Tradition im eigentlichen Sinne. Also es gab da immer wieder Auf und Abs, die so eine Aufwärtsentwicklung vor dem Ersten Weltkrieg, wo sich auch Teile der Literaturbohème oder der Künstlerbohème anarchistisch verstanden haben. In Teilen zumindest auch kulturell sehr florierende Bewegung in den 20er Jahren, dann der Einschnitt durch den Faschismus und die Nachkriegszeit, hier in der DDR oder in der ehemaligen DDR, die stalinistische Repression nach 1945. Es gab dann wieder einen Hoch so in der 68er Zeit und in den 70er Jahren, wo es auch in einigen Ansätzen libertär gesinnte Gegenkultur gegeben hat, aber auch das ist schon wieder stark im Abflauen. Das heißt, man kämpft eigentlich immer mit dem Problem des Vergessens und des Verschwindens. Das heißt, es hat eigentlich viel mehr gegeben an kulturellen Initiativen, literarischen, künstlerischen, wie auch immer, in der Vergangenheit. Aber vieles davon, oder das allermeiste davon, ist eigentlich verschwunden. Und so, um das in irgendeiner Form zu rekonstruieren, muss man heute ja schon in irgendwelche Spezialarchive fahren, um da fündig zu werden. Daneben gibt es eben auch solche Schwierigkeiten wie die, dass wenn es, sagen wir mal, noch verhältnismäßig bekannte Autoren libertärer Art gegeben hat, man selbst in deren Werken dann meistens suchen muss. Also zum Beispiel nehmen wir mal, wen können wir nehmen, Oskar Maria Graf oder Betraven oder Plivier, also Schriftsteller, die eigentlich noch relativ bekannt sind, die auch hohe Auflagen haben oder hatten. Da wird man auch nicht unmittelbar, sagen wir mal, auf deren anarchistische Wurzeln stoßen, aber man müsste da schon genauer lesen. Hinzu kommt dann auch noch eine durch den Kunst- und Literaturbetrieb bewusst auch vorangetriebene Entpolitisierung. Was damit gemeint ist, kann man vielleicht ganz gut veranschaulichen an dem Beispiel von Picasso. Picasso ist ja bekanntlich der Erfinder der Collage. Das heißt also, dass er in der Zeit kurz vor dem Ersten Weltkrieg damit begonnen hat, nicht mehr bestimmte Gegenstände einfach zu malen, sondern er hat gesagt, also da kann man auch gleich die Gegenstände selber nehmen. Also Tapetenreste oder Musiknoten, Spielkarten, Flaschenetiketten, Speisekarten und eben immer wieder Zeitungen. Die tauchen also in seinen Collagen in dieser Zeit immer wieder auf und man ist immer wieder davon ausgegangen, dass diese Zeitungen eigentlich sozusagen einen rein optisch visuellen Charakter haben. Ne? Das habe ich mal als Legasthenie bezeichnet, weil man ist eigentlich dann erst in den 70er, 80er Jahren, nee, in den 80er Jahren eigentlich erst darauf gekommen, sich das mal genauer anzugucken. Was steht denn da eigentlich? Denn diese Zeitungsausschnitte, die er da benutzt hat, die waren so auch gewählt, dass es immer klar zu erkennen war, was da eigentlich geschrieben war. Und da stellte sich heraus, dass das also sehr bewusst ausgewählt worden ist. Das ging da eigentlich 1911, 12 um den damals aktuellen Balkankrieg. Und diese Zeitungsausschnitte waren schon sehr dezidierte Kommentare, also durchaus an die militaristische Art, ne, wo eben auch so linke und syndikalistische Antikriegsdemonstrationen und so weiter, alles das wurde da sozusagen verarbeitet. Das war so eine richtige Chronik eigentlich, ne? Und dieses Ereignis. Das heißt, diese Collagen sind also alles andere als rein, sagen wir mal, rein unpolitische, rein ästhetische Werke, sondern sie haben schon eine ganz klare politische Stoßrichtung auch. Ne? Aber das ist, wie gesagt, das ist über Jahrzehnte hinweg einfach nicht zur Kenntnis genommen worden. Ne? Umgekehrt hat es zum Beispiel, ich kann mich erinnern, dass hier in den DDR-Ausgaben, alten DDR-Ausgaben von Betraven, immer so ein so quasi eine Art, quasi können wir mal sagen, Entpolitisierung von der anderen Seite betrieben wurde, ne? Dass man dann so sich sorgfältig darum bemühte, so dass auf dessen was Naserümpfen so auf dessen kleinbürgerliche Verfehlungen hinzuweisen. Ja, etwas, was die Sache für uns heute auch nicht einfacher macht, ist das, was man als missbräuchliches in Beziehung setzen von Anarchismus und Kunst und bestimmten Künstlern, bestimmten Kunstrichtungen nennen könnte. Wobei es auch wieder so, das ist auch wiederum eine Bewegung von zwei Seiten. Also es gibt auf der einen Seite so eine Tendenz, bestimmte Künstler, also von anarchistischer Seite bestimmte Künstler für die eigene Sache in Anspruch zu nehmen, zu reklamieren. Ob das nun sich so bewegen sind wie eben Dada oder Surrealismus oder eben Künstler wie Josef Beuys oder so. Es war ja in der letzten oder vorletzten Nummer der direkten Aktion so ein etwas abfälliger Artikel über den Beuys, der aber ganz, ganz gut war, weil er das mal so ein bisschen korrigierte, dieses Bild von Josef Beuys, das nach meiner Meinung sehr falsch oder zumindest einseitig ist. Also diese Vereinnahmung berühmter Namen, sage ich mal, so für die eigene Sache. Und auf der anderen Seite, so von konservativer bis reaktionärer Seite, eben die Zuschreibung, ne? Wo man dann sagt, also im Zusammenhang zum Beispiel mit der Terrorismushysterie in den 70er Jahren, ne, wo man ja auch schon fälschlicherweise die Rafta als anarchistisch darstellte, und auf der anderen Seite gab es dann so eine von rechter Seite betriebene Kampagne, wo dann die sogenannten Sympathisanten, also als solche bezeichnete man Intellektuelle, Hochschullehrer, aber eben auch Schriftsteller, so als ideologische Wegbereiter, also als Anarchisten beschrieben hat, die quasi so eine Art, so den geistigen Überbau so quasi für die RAF schaffen würden. Also Leute wie Böll oder Wallraff oder Enzensberger oder Grass, also Leute, die wirklich mit libertären Gedankengut nicht so sonderlich viel zu tun haben. Gut, so viel vielleicht als kleine Einleitung. Man kann also, was ich damit sagen möchte, man kann jetzt nicht an eine bestimmte, heute einfach an eine bestimmte Tradition anknüpfen, die schon da wäre. Ne? Das heißt, es gibt in Bezug auf Literatur keine, ja, wie soll ich sagen, es gibt keine kollektive Kunstpraxis, auch keine kollektive Kunstdiskussion. Im Gegenteil, es ist eher vielleicht sogar ein bisschen abwegig, so im Rahmen von vielleicht in so einer Veranstaltungsreihe über anarchistische Literatur, sowas Exotisches zu reden. Also von daher kann ich oder können wir von Blackbox, beziehungsweise es gibt jetzt seit 3 Jahren auch ein überregionales kleines Netzwerk von Autoren, Autorinnen namens Fraktal, also Netzwerk libertärer Autoren. Ich weiß nicht, hat vielleicht der ein oder andere gesehen in der letzten direkten Aktion, da war auch so eine kurze Textanthologie von Fraktal Autoren, das, was in der nächsten Nummer jetzt noch fortgesetzt werden soll. Also in diesem Zusammenhang, wo sowas überhaupt erstmal wieder anfängt, sozusagen kollektives Nachdenken über das, was sowas wie libertäre Literatur, Grundsätze einer libertären Literatur sein könnten, sowas hat es bisher eben nicht gegeben, und aus dem Grund kann nur jeder von uns, oder ist bisher auch jeder von uns, nur von einem ganzen individuellen Standpunkt ausgegangen. Und von daher wollte ich heute einfach nur anhand von eigenen Texten verschiedene Möglichkeiten vorstellen, was das sein könnte, libertäre oder anarchistische Literatur. Wobei ich jetzt von eigenen Werken ausgehe, weil ich die schlicht und einfach am besten kenne und jetzt nicht über andere da äußern möchte. Ich habe mal 4 verschiedene Zugänge, die ich mal so etwas hochtrabend Modelle genannt habe, gewählt. Das erste nenne ich mal das traditionalistische Modell. Traditionalistisch deshalb, weil es darin besteht, dass einfach erzählt wird über Personen und oder Ereignisse des Anarchismus. Also man könnte vielleicht ganz allgemein sagen, dieses Modell beinhaltet alles, was so an den Kriterien und den formalen Konventionen eines realistischen oder naturalistischen Schreibens orientierte Literatur ist. Also einschließlich auch bestimmter Genre oder Genre-Konventionen, also Science-Fiction oder Krimis oder sowas. Ja, bis heute mein eigentlicher Bestseller, was man nennen kann, ist eine Erzählung, die ich vor 8 Jahren geschrieben habe, vielleicht auch schon der eine oder andere gesehen, Alexandre Marie Jacob, die Lebensgeschichte eines anarchistischen Diebes. Das ist eigentlich eine Erzählung, ja, das ist einfach der Versuch, in Form einer Erzählung von, ich weiß nicht, wie lang ist die, 35 Seiten, eine Figur nahezubringen, die vielleicht zu den interessantesten, aber hierzulande auch zu den unbekannten Figuren des Anarchismus gehört, nämlich die von Alexandre Marius Jacob, der um die Jahrhundertwende nicht gelebt, aber gewirkt hat. Gelebt hat er bis in die 50er Jahre. Und der, wie der Titel schon sagt, ja, Dieb ist eigentlich auch nicht das richtige Wort, sondern er war so er ist in die Kriminalgeschichte, könnte man sagen, eingegangen als genialer Einbrecher, der in der Zeit von 1900 bis 1903, also in relativ kurzer Zeit, so man schätzt heute um die 1000 Einbrüche begangen hat, dort dabei so Millionen Beute gemacht hat, von denen ein guter Teil in anarchistische Projekte der Zeit geflossen sind, beziehungsweise in die Unterstützung von anarchistischen Gefangenen oder Leuten, die aus der Bewegung, die von einer Repression bedroht waren oder betroffen waren. Ja, das ich habe jetzt von dem, ich weiß nicht, war das auch mal hier, im, ist das mal gelandet hier im Infoladen? Ich habe jetzt leider keine Exemplare davon mitbringen können, all dieweil die aktuelle Auflage gerade wieder vergriffen ist. Ich weiß gar nicht, ob das jetzt schon die dritte oder vierte ist. Auf alle Fälle, ich kann zur Veranschaulichung vielleicht mal, also was ich jetzt unter diesem traditionalistischen Erzählmodell verstanden habe, mal ein paar Passagen daraus vorlesen einfach. Es ist Mittwoch, der 8. März 1905. Aschermittwoch. Die nordfranzösische Provinzstadt Amiens befindet sich im Belagerungszustand. Drei Kompanien Infanterieschützen und alle verfügbaren Gendarmerieeinheiten sind aufgeboten, um den Justizpalast abzuriegeln. Seit dem frühen Morgen hat sich eine mehrtausendköpfige Menschenmenge auf den Straßen versammelt. In wenigen Minuten soll der Prozess gegen die Bande von Abbeville beginnen. Es geht um schweren Diebstahl und Polizistenmord. Ein Monsterspektakel bahnt sich an. 24 Angeklagte, 158 vorgeladene Zeugen, 161 Seiten Anklageschrift. Alle großen Tageszeitungen haben ihre Reporter nach Amiens geschickt. Denn zu den sensationellen Dimensionen des Verfahrens kommt eine weitere Besonderheit. Alle Angeklagten sind überzeugte Anarchisten. Draußen vor dem Gerichtsgebäude breitet sich Unruhe aus. Flugblätter werden verteilt, darunter die neueste Ausgabe des Germinal, Organ der Gesinnungsfreunde der Angeklagten, das schon seit Monaten mit drastischer Rhetorik die Stimmung anheizt. Zitat: Wenn du frei sein willst, kauf ein Gewehr. Wenn du kein Geld hast, klau eins. Im Februar war es nach einer anarchistischen Versammlung in Amiens zu schweren Tumult gekommen. Die Polizei hatte in die Menge geschossen, 10 Verletzte. Eine Wiederholung dieser Vorfälle wollen die Ordnungskräfte um jeden Preis verhindern. Deshalb das Riesenaufgebot an Polizei und Militär. Tatsächlich bleibt es relativ ruhig, als schließlich die Zellenwagen mit den Angeklagten eintreffen, umstellt von einer Kavallerieeskorte. Das Interesse richtet sich auf den Hauptangeklagten, der von der Menge mit den Rufen »Es lebe Jacob, es lebe die Anarchie« begrüßt wird. Gegen Mittag hält der Gerichtshof seinen Einzug. Wer in den Sitzungssaal möchte, braucht einen Passierschein. Damit ist garantiert, dass nur ein handverlesenes, gutbürgerliches Publikum den Verhandlungen beiwohnt. Die Sitzung beginnt mit einem Eklat. Von den Geschworenen sind nur 5 anwesend. Der Rest hat sich unter verschiedenen Vorwänden entschuldigen lassen. Allerdings hat jeder von ihnen vorher einen Drohbrief erhalten. Die Verhandlung ist unterbrochen. Man lässt die ängstlichen Bürger einzeln von zu Hause abholen. Gegen 14 Uhr kann es endlich weitergehen. Der erste Wortwechsel mit den Hauptangeklagten führt dem Richter schlagartig vor Augen, worauf er sich hier eingelassen hat. Richter, stehen Sie auf. Jacob, aber Sie bleiben doch auch sitzen. Richter, nehmen Sie Ihren Hut ab, wenn Sie mit mir reden. Jacob, Sie haben Ihren auch noch auf. Richter, Sie sind hier vor Gericht. Sie haben sich zu benehmen und die Anstandsregeln zu beachten. Jacob, das ist doch eine Farce hier, eine Justizposse. Ich hätte Achtung vor Ihnen, wenn Sie welche vor den Arbeitern hätten. Der Rest der Rede geht im Tumult unter. Richter, Ruhe, Ruhe, oder ich lasse den Saal räumen. Dann, Angeklagter, haben Sie Geschworene, die Sie ablehnen wollen? Jacob, ich lehne Sie alle ab, denn Sie sind unsere Feinde. Er hat recht. Auf der Geschworenenbank sitzen nur Besitzbürger, kein einziger Arbeiter. Der Prozess ist ein Musterbeispiel für Klassenjustiz. Ich weiß nicht, ob das genügt oder soll ich vielleicht noch ein, zwei Passagen daraus vorlesen? Gut. Also so fängt die Erzählung an und dann gibt es so quasi einen Rückblick auf die Ereignisse, die zu diesem Prozess dann geführt haben. Und der erste führt zurück in das Jahr 1899. Kurze Passage. Am 31. März 1899 gegen 14 Uhr betreten 3 Polizeibeamte, ein Kommissar und 2 Inspektoren den Laden des ehrenwerten Herrn Gilles, der in Marseille eine Pfandleihe betreibt und übrigens schon lange im Verdacht der Hehlerei steht. Sie suchen nach einer Uhr, die bei einem Raubmord gestohlen worden ist. Das Geschäft wird geschlossen, die Räumlichkeiten werden durchsucht, alle Wertgegenstände sorgfältig inventarisiert. Schließlich, nach 3 Stunden, ist man anscheinend fündig geworden. Herr Gilles und ein Angestellter werden festgenommen und in Handschellen abgeführt. Seine Ware, Uhren, Schmuck, Geschirr, Gestecke, Schuldscheine, Aktien im Gesamtwert von 400.000 Goldfranc, wird beschlagnahmt. Justizpalast angekommen, müssen die beiden Übeltäter zunächst im Vorzimmer des Staatsanwaltes Platz nehmen. Man werde sich gleich um sie kümmern. Die Zeit vergeht. Die Büros schließen, das Gebäude leert sich. Es ist schon spät, als der Hausmeister auf seiner abschließenden Runde durchs Haus über diese beiden seltsamen Gestalten stolpert, deren aufgeregte Unschuldsbeteuerung ihm reichlich verdächtig vorkommt. Es gelingt ihm noch, einen Haftrichter abzupassen, der sich gerade auf dem Heimweg befindet und in aller Eile eine Einweisung ins Untersuchungsgefängnis unterschreibt. Der Fall klärt sich erst am nächsten Morgen auf. Die 3 Gesetzeshüter vom Vortag sind verschwunden, die Besitztümer von Herrn Gilles sowieso. Es ist übrigens der 1. April. Also das war der Jacob, der so mit 2 Komplizen da diesen Pfandleiher, der nicht sonderlich beliebt war, da ausgenommen hat. Das war sozusagen der Anfang für eine ganze Reihe von Aktionen. Der Jacob ist der Erfinder des wissenschaftlichen Einbruchs. Also der ja geradezu den Einbruch geradezu industrialisiert hat, könnte man sagen. Also so von Einbruchwerkzeugen und der Technik des Einbruchs und dem sorgfältigen Studium von allen möglichen Geldschranktypen bis hin zur zur Logistik. Also sprich, dass man dass es Leute gibt, die lohnende Objekte auskundschaften, dann eine genaue anhand des Eisenbahnfahrplanes koordinierte Rundreise zu einzelnen Objekten bis hin zum Absatz des Diebesgutes, wo man dann Kontakte hatte zu Diamanthändlern in Amsterdam, wo man selbst über ein Antiquitätengeschäft, also so lohnende Antiquitäten dann losschlug, bis hin, dass der Jacob dann Teilhaber an einer Gießerei wurde, wo man dann Wertgegenstände aus Gold und Silber dann einschmolz und witzigerweise dann zum Teil in Form von Gold- und Silberbahn an die ehemaligen Besitzer zurückverkaufte. Bei diesen Einbrüchen gab es dann auch einige Highlights und daraus wollte ich abschließend noch etwas vorlesen. Im Herbst 1901 machen die Arbeiter der Nacht, also so wurden sie genannt, durch eine spektakuläre Aktion auf sich aufmerksam, die als Geniestreich der Rue Quincampoix in die Kriminalgeschichte eingehen sollte. In Paris, Rue Quincampoix 76, 4. Stock, befinden sich die Geschäftsräume des Juweliers Bourdin. Am 1. Oktober 1901, einem Dienstag, mietet Bonfroy, also einer der Mitglieder dieser Gruppe von Jacob, unter einem falschen Namen die darüber liegende Wohnung im 5. Stock an. Er möchte möglichst schnell einziehen. Bereits am Donnerstag werden die ersten Möbel angeliefert. Am Sonntag, der Juwelier ist bereits am Vorabend ins Wochenende gefahren, beginnt die Renovierung. Zuerst trifft Jacob ein, in Arbeitskleidung mit einem großen Schlüsselbund am Gürtel. Ihm folgt ein Maler, Clarençon, also noch ein Mitglied der Gruppe. Sorgfältig entfernt Jacob die Dielenbretter im Schlafzimmer und bohrt ein kleines Loch in den Fußboden, gerade groß genug, um einen Regenschirm durchstecken zu können. Mit einer Vorrichtung aus Stäbchen und Bindfäden spannt er den Regenschirm unter der Decke des darunterliegenden Raumes auf. Nunmehr kann die Decke zügig aufgestemmt werden. Der herabfallende Schutt fällt in den geöffneten Schirm, ohne Lärm zu verursachen. Sobald das Loch groß genug ist, steigen Jacob und Clarençon in die Wohnung des Juweliers ein. Jacob bohrt den Tresor auf, der Gold, Juwelen und Perlen im Wert von 130.000 Goldfranc enthält, zusätzlich 200.000 Franc in Effekten. In aller Seelenruhe verlassen sie mit freundlichem Abschiedsgruß an den Pförtnern, an die Pförtnerin am frühen Nachmittag das Haus. Ein solcher Coup in Paris am helllichten Tag ohne Spuren oder Indizien, ohne Denunzianten, das ist wissenschaftlicher Einbruch at its best. Also er wird dann später, wie gesagt, dann die Bande wird dann gefasst und ihm wird der Prozess gemacht, er wird dann verurteilt zu lebenslänglicher Zwangsarbeit in französischen Strafkolonien, wo er nicht nur über 20 Jahre überlebt und fast ebenso viele Ausbruchversuche in dieser Zeit unternimmt. Er kehrt auch lebend dann nach Paris zurück und im Alter von 75 Jahren, 1954, beschließt er dann, dass er genug hat von seinem Leben und bringt sich selber um. Also so viel jetzt zu dieser Geschichte von dem Jacob. Also das war ein Beispiel für das, was ich eben so das ja, traditionelles Modell genannt habe, herkömmlich traditionelle Form des linearen Erzählens, könnte man es vielleicht nennen. Ja, das zweite ist dann schon, ich habe es mal das anagnostische Modell genannt, das ist dann schon, führt in Dimensionen hinein, wo ich mir oder auch die anderen noch nicht so ganz klar sind, was jetzt oder inwiefern man das sozusagen mit libertären Ideen in Verbindung bringen kann. Also es geht eigentlich darum, wie kann oder gibt es Möglichkeiten, dass eine anarchistische Kunst so über, sagen wir mal, eine reine Inhaltsästhetik hinausgeht. Das heißt, wie lässt sich eben politische Reflexion mit modernen künstlerischen Techniken verbinden, die ja nicht dafür entwickelt worden sind, irgendwie politische Themen zu behandeln, sondern genau im Gegenteil. Moderne Kunst folgt ja überwiegend dem, was man auch als sogenannte Autonomieästhetik bezeichnet. Das besagt in Kürze, dass die Kunst keinem außer künstlerischen Zwecken zu dienen habe. Sie will nicht und sie soll auch keinen Einfluss auf die Menschen ausüben, sondern sie ist praktisch reiner Selbstzweck und sie konzentriert sich ganz auf die Weiterentwicklung ihrer eigenen spezifischen Ausdrucksmittel und bildet sozusagen gleichsam eine Welt für sich. Es kommt also gewissermaßen fast einer Quadratur des Kreises nahe, wenn man dann sagt, wie lässt sich nach den Worten von einem Literaturwissenschaftler die Ziele der Heteronomie-Ästhetik, das heißt eigentlich einer politischen Ästhetik, wie lassen die sich mit den Mitteln einer Autonomie-Ästhetik verwirklichen? Das ist eine Frage, die erstmals auftauchte mit dem sogenannten Symbolismus. Das war eine künstlerische Avantgarde-Bewegung Ende des 19. Jahrhunderts, die sich aber gleichzeitig als anarchistisch verstanden hat. Also überwiegend zumindest. Und die haben dann so argumentiert, indem sie gesagt haben, wir machen sozusagen im Bereich der Kunst was der Anarchismus im Bereich der Literatur macht, ohne dass man deshalb extra deshalb in der Kunst sozusagen ja noch eine politische Message rüberbringen müsste. Man hat zum Beispiel dann so argumentiert, also eine der Errungenschaften, wenn man es so nennen möchte, des Symbolismus war die Durchsetzung des Vers libre, des freien Verses. Also es war erstmals so, dass man, also bis dahin gab es nur den klassischen metrischen Vers, und die Symbolisten waren die Ersten, die gesagt haben, also wir lösen den Vers aus all diesen Zwängen. Und da wurde eben eine Beziehung hergestellt zwischen dem freien Vers und der Propaganda durch die Tat. Das heißt, wurde dann gesagt, also der freie Vers drückt einen Willen zur globalen Revolte aus gegen die Zwänge der Gesellschaft, ebenso wie gegen die Konvention einer überkommenen Literatur. Und ich erwähne das deshalb, weil solche Argumentationen im ganzen 20. Jahr, also so quasi sich durch alle Kunstdiskussionen des 20. Jahrhunderts ziehen, ne, wo man immer sagt, also wenn man begründen will, dass es eine Parallele zwischen sozusagen einem künstlerischen und einem politischen Projekt gibt, dann wird dann meistens gesagt, also wir machen im Bereich der Kunst, was sozusagen die politischen Bewegungen in ihrem Bereich machen. Also man hat das mal, oder Interpret hat das hat da mal, vom metasemiotischen Projekt gesprochen. Also das heißt dann, dass in der Umwälzung bestimmter künstlerischer Codes und eben nicht in programmatischen Botschaften, die diese Kunst transportieren würde, eine Parallele zwischen ästhetischer und politischer Praxis bestehen würde. Diese Argumentation ist mir persönlich immer viel zu vage gewesen und viel zu willkürlich auch. Also ich habe da in einem Text, in einem Buch, das die Graswurzelrevolution herausgebracht hat, Gewaltfreie Anarchismus, Perspektiven für das 21. Jahrhundert, mit dem Titel Kritik der Trennung, da mal wie folgt das kritisiert. Der Nachteil solcher Begründung liegt darin, dass sie zu verkürzten Hoffnungen auf die künstlerische Form, zur mangelhaften Analyse der weiteren Rezeptionsbedingungen und zur Unterschätzung der situationsbedingten Ambivalenz jeder Kunstform führen. Das heißt, im erheblichen Maße auf nachträglicher Rationalisierung und politischer Überhöhung rein ästhetischer Konzepte beruhen, die diesen letzten Endes äußerlich bleibt, da Kunstformen eben nicht per se eine politische Bedeutung als quasi unveränderliches Merkmal eingeschrieben ist. Das heißt, ich weiß nicht, wenn ihr irgendwelche Fragen habt, dann äußert sie die mal gleich. Das heißt auf Deutsch, dass die Form noch keine Politik ist. Genau. Also nur eine rebellische Form macht keine rebellische Politik. Ja. Also es ist ich habe noch vor einiger Zeit so einen Aufsatz gelesen von dem Martin Büsser. Ich weiß nicht, ob den jemand kennt. Das ist jemand, der viel so über Popmusik so und schreibt und sich auch immer wieder den Kopf zerbricht über die Frage, inwiefern Popmusik politisch sein kann. Und dann so über Instrumentalmusik so eine elektronische, technoartige Musik dann geschrieben hat und sich die Frage gestellt hat, inwieweit hat die eine politische Relevanz, also inwieweit kann reiner Sound politisch sein, ne? Und das heißt, also inwiefern ist das nicht völlig willkürlich oder an den Haaren herbeigezogen, zu sagen, also eine Musik, die man auch wirklich so als rein als rein Klingklang hören kann, ne? Oder die vielen Leuten als der reine Hintergrundsound irgendwie erscheint, also wie man so einer Musik irgendwie politische Bedeutung zuschreiben kann. Ne? Und genau um diese Frage geht es hier eigentlich auch. Hast du eigentlich ein Beispiel dafür? Vielleicht in einem Text? Das ein bisschen illustriert. Ich hatte das eigentlich dieses Modell angeführt. Ich wollte eigentlich überleiten zu unserem Buch, das ja eigentlich auch einem solchen Modell verpflichtet ist. Also wir haben im Vorwort dann zu eben auch geschrieben, wo unsere, also im Unterschied, sagen wir mal, zu bisheriger oder zu bisherigen Ansätzen zu einer anarchistischen Poesie oder zu, im Gegensatz dazu unsere eigenen Vorbilder liegen, ne? Und die sich davon eben unterscheiden und eher im Sinne oder eher in der Richtung einer politischen oder einer künstlerischen Avantgarde liegen. Ne? Also die Vorbilder, auf die wir uns beziehen, sind ganz andere als die oben genannten, beispielsweise die sogenannten Avantgarde-Bewegungen der klassischen Moderne, der Frühexpressionismus Dada, der französische Surrealismus, basierend auf den Prinzipien der Collage und Verfremdung. Sie setzen auf Wort- und Klangspiele, verschmähen auch das Pathos nicht, das Rauschhafte und Schwelgerische, die Kräfte des Rausches für die Revolution gewinnen, also das ist ein Zitat von Walter Benjamin, benutzen reichlich analogische Bilder und Metaphern. Sie unterscheiden sich damit bewusst, oder wir unterscheiden uns damit bewusst, also es ist hier ein bisschen in der dritten Person geschrieben, von einer politischen Lyrik, die traditionell sehr stark rationalistisch orientiert ist, weil wir meinen, dass der Aspekt der Rationalität bzw. darauf beruhende herrschende Imaginäre ebenso in Frage gestellt werden muss wie das politische und ökonomische System. Ja, ich wollte für diese Art einfach jetzt auch ein Beispiel geben. Und zwar aus dem Text Schnee von gestern. Das ist ein Text, der entstanden ist 1993 und Bezug nimmt auf die Ereignisse von Rostock-Lichtenhagen. Also ich habe das Pogrom von Rostock Lichtenhagen, aber es ist eben kein Gedicht über das Ereignis, sondern es ist praktisch, das Ereignis ist nur Ausgangspunkt für eine Reflexion über Entstehungsbedingungen. Also ein Versuch, es in Beziehung zu setzen zur Normalität. Als Ausdruck oder verdichteter Ausdruck bestimmter Strukturen und Denkweisen in dieser Gesellschaft, also Konkurrenz und Hierarchie, Medien, Kapitalinteressen und so weiter. Aber auch als Fortsetzung deutscher Geschichte der letzten 125 Jahre, also seit dem Zeitpunkt, dass es da einen deutschen Nationalstaat gibt. Und deshalb gibt es immer wieder unvermittelt, also im Text, plötzliche Flashbacks, also wie unwillkürliche Erinnerungsschübe, also so episodische Erwähnungen von bestimmten Stationen und Etappen des historischen Prozesses von Weimar oder vom Kaiserreich über Weimar bis über den Faschismus bis heute. Und so einen so ein Flashback sozusagen oder eine Passage, die aus einem Flashback besteht, lese ich jetzt mal vor. Und zwar führt das Ganze zurück auf das Kaiserreich, also die Zeit vor 1914. Also von der Art ist der Text eben ganz, ganz anders als der, den ich eben vorgelesen habe. Also der Text von Jack Kopp. Denn es blenden von fern her enger Tore, goldene Lettern. Proleten, Heloten betreten verboten, steht vor dem Sonnendeck jener bellenden Epoche. Dort erklettern fromme Kommodore versenkter Korvetten, dezent verstopfte Klosette, dort wettern welke Vettern, Vetter Komtessen oder sonst welcher Vetteln vehement gegen welche Komplotte. Kommt Essen, Meerbeherrscher, 16-Ender, Notenstecher, Knochenbrecher, Nebelwerfer, Wortverdreher, Doppeldecker, Tellerlecker, Rosselenker, Vogelsteller, Mondbewohner, Menschenfresser, Lodenweber, Tortenheber, Thronbewerber, Ofensetzer, Septette, Keck, meckernder Kornette, zerschmettern, komplette Operetten, Fäsche, Koteletten, Treffen, Kokette, Lorgnetten vor leckeren Kompotten, Perlocken, Locken, lockere Korsette, Perlenketten, Schlottern, neben Lotterbetten. Doch der Lotse geht von Bord. Frohe Ostern, verrotteter Rohrstock. Frohes Fest, wedelndes Bäffchen. Prost Otto, flotter Otto, jodelt der Oberkellner, schwelgt der Soßenkoch. Prost Letto Vorbeck, hochwohlgeborene Blechtrompete von der Hererofront, vollgekotzter Tropenhelm. Prost Ebert, Prost Noske, mottenzerfressene Bettvorleger entthronter Exzellenzen. Prost, Prost, Prost, flehmt der verweste Feldwebel, der den Presskopf bleckt, der Orden heckt, der den Sektkelch reckt, den Degen fletscht. Prost Horst Wessel, dessen morsche Knochen zetern, es lebe der Tod. Gibt natürlich ein Problem dabei. Ich hatte dieser Tage noch, mit meiner Mutter gesprochen, und die jetzt auch gerade dabei ist, sich da sozusagen durchzukauen und da so ihre Schwierigkeiten hatte und mir dann irgendwie sagte, ja, es ist ja ganz schön, aber kannst du nicht mal einen populären Roman schreiben, wo man dann irgendwie auch ein bisschen Geld verdient und so weiter. Gut, ist nicht so abwegig, der Gedanke, gebe ich zu. Ich wollte aber unbedingt einen Versuch unternehmen, so eine Synthese zu bewerkstelligen, so zwischen, zwischen einer bestimmten einer politischen Absicht und bestimmten künstlerischen Techniken. Und das ist natürlich eine prekäre Sache. Es gibt dabei zum Beispiel auch das Problem, dass gerade moderne Kunsttechniken auf einer immer größeren Spezialisierung beruhen. Das heißt, sowohl auf Seiten der Künstler selber wie auch des Publikums. Das heißt, dass man das moderne Kunst immer mehr zu einer Expertensache wird. Und da ist dann die Sache, wie kann man dem in irgendeiner Weise entgegensteuern. Ich habe mal in einem noch nicht veröffentlichten Text eine Stelle von einem russischen Revolutionskunsttheoretiker zitiert, der spricht von der Offenlegung der Verfahren der künstlerischen Meisterschaft, Liquidierung seiner fetischistischen Geheimnisse, Weitergabe der Verfahren vom Kunstproduzenten zum Konsumenten. Von daher hat dieser Text zum Beispiel auch so einen neben dem eigentlichen Text auch einen Materialienteil, ich habe es bewusst Materialien genannt, nicht Erläuterungen. Es werden zwar einzelne Sachen erläutert, so bestimmte Anspielungen und Ideen. Es wird aber auch so einfach Material geliefert, so quasi zum Weiterdenken auch. Und mir ist das grundsätzlich auch wichtig, dann Texte oder zu den Texten auch Kommentare zu liefern, um sie in den richtigen Kontext zu stellen, also zu vermitteln, was damit jetzt im Einzelnen gemeint sein soll. Was häufig dann zum Missverständnissen auch Anlass gibt. Zum Beispiel, wir hatten, als wir das Buch vorstellten in Bielefeld vor 2 Monaten etwa, da hieß es in einem Ankündigungstext in der Zeitung, ohne erklärende Materialien im Anhang kommen die Texte beider Poeten übrigens nicht aus. Was nicht stimmt, ne? Also sie kämen sehr wohl aus, aber uns ist eben daran gelegen, sie mit solchen Materialien zu versehen, einfach um die Texte selber dann besser einordnen zu können. Okay, ja, wie viel haben wir es denn eigentlich? Ob ich noch zu etwas komme? So einen ähnlichen Versuch. Also das ist jetzt das Neueste, was wir sozusagen veröffentlicht haben, das ist dieses Drinnen und Draußen. Das ist vielleicht nochmal eine Zwischenfrage. Mhm. Du hast gesagt, so diese zweite Form ist diejenige halt jetzt so metapherhaft, also jetzt Bild oder sagen wir mal, das ein bisschen zu verfremden. Ja. Und ist das jetzt, also wird die dann noch weiter gesteigert in absolute Verfremdung oder ist das schon, also ist das jetzt das andere Extrem zur realen Schreibweise, sag ich jetzt mal, oder? Es ist eine andere Art, die wird aber zumindest nicht ins Absolute gesteigert jetzt. Also mir geht es immer auch darum, noch einen Bezugspunkt zu wahren. Ich habe ja gesagt, also so dieses Reine, wo man dann sagt, also ich setze das nur noch ganz abstrakt und allgemein und willkürlich in Beziehung zu einer bestimmten politischen Idee, das ist mir zu unverbindlich. Das glaube ich auch nicht, dass man das, also das, da verliert sich das so in einer reinen interpretatorischen Willkür. Also ich habe zum Beispiel für mich jetzt persönlich, muss ich dazu sagen, also ich will das jetzt nicht verabsolutieren. Ich habe immer gesagt, also es muss noch für mich, um von libertärer oder anarchistischer Literatur oder Kunst sprechen zu können, immer noch ein irgendwie nachvollziehbarer Bezug zu dem da sein, was eigentlich den Anarchismus als politische und auch philosophische oder auch ethisches Projekt ausmacht, nämlich eine grundsätzliche Herrschaftskritik. Ich habe das mal ausgedrückt so in einem Text, so einige einleitende Überlegungen, was ist libertäre Literatur, indem ich gesagt habe, diese fundamentale Herrschaftskritik erstreckt sich sowohl auf die Basiskategorien des Kapitalismus, Warenproduktion, Geldvermittlung, Lohnarbeit, Konkurrenz, wie auch auf den Staat und seine Zwangsinstitutionen, Militär, Justiz, Schule und so weiter, und generell auf alle sozialen und mentalen Strukturen, die auf Hierarchie beruhen. Größtmögliche Freiheit für alle in dem Maße, in dem diese Freiheit, die der andere nicht beeinträchtigt, die zentrale gesellschaftliche Vision sowie die Überzeugung, dass die Menschen in ihrem Handeln autonom sind, dass sie über Schicksal und ihr Glück selbst entscheiden. Anarchismus bekämpft also jede Form der Schicksalsergebenheit, ob sie als Religion auftritt, als Glaube an Blut, Rasse, Volk, Kultur oder Gene oder sich in irgendeinem Geschichtsdeterminismus äußert. Dann noch kurz, das Misstrauen gegenüber jeglicher Form von Autorität, die ja zwangsläufig Gleichförmigkeit und Konformismus erzeugt, schließt die Literatur selbst ein, sodass es keine libertäre Ästhetik geben kann, zumindest nicht im Sinne eines Normenkanons, einer literarischen Schule oder einer verbindlichen Art des Schreibens mit festen Formen, Themen und Techniken. Von daher eben auch selbst so von mir immer wieder ganz unterschiedliche Ansätze. Avantgardistisch. Avantgardistisch. Avantgardistisch. Hm? Ja, also weil es eben so einen Bezug nimmt auf die, ja, die modernen, also die sogenannten Avantgarde-Bewegungen. Also der Begriff ist vielleicht ein bisschen blöd auch, aber das hat sich einfach mal so eingebürgert. Das ist jetzt zwar nicht so direkt mit dem eben gesagten. Ich habe eine CD von einer Gruppe, die sich nennt Fuchs-Digital. Ja. Die CD heißt Paradise Now und ist der Titel war inspiriert von einer anarchistischen Gruppe namens Paradise Now, wo in der Umfeld zu morgen sind von den Doors. Hat und ja, mehr oder weniger mit dabei gewesen und so. Und die Tim Morrison hat ziemlich solche Texte geschrieben, die eben, die sie eben zu diesem CD-Titel inspiriert haben, Paradise Now. Und da würde ich gerne wissen, was diese Texte so umgehen von diesem Tim Morrison und ob die auch Jim Morrison. Also zumindest also um der Frage mal etwas näher zu kommen, die Texte von Jim Morrison wurden unter anderem, ich weiß nicht, ob auch von anderen Verlagen, aber unter anderem auch vom Kleinen Kramer Verlag herausgegeben. Also einem anarchistischen Verlag. Ob sie deshalb selbst schon in diesen Kontext gestellt werden können? Gut, also dazu kenne ich die Texte selber zu wenig, muss ich ehrlich gestehen. Also ich glaube, ich habe die mal gelesen, aber das ist zu lange her, als dass ich mich da noch genau irgendwie daran erinnern könnte. Also zumindest nicht im engeren Sinne, sage ich mal so. Also ich wüsste auch nicht, dass der Jim Morrison oder die Doors oder was auch immer in diesem Kontext so da eindeutige Beziehungen gehabt hätten. Also zum Beispiel Paradise Now als Gruppe kenne ich nicht. Ich kenne nur ein Stück namens Paradise Now, was vom Living Theatre Ende der 60er Jahre gespielt worden ist. Living Theatre wiederum war eine amerikanische Theatergruppe, die so diese klassischen Theaterkonventionen eigentlich verlassen haben, die sich selbst als Kollektiv verstanden haben, die Stücke eben gemeinsam entworfen, inszeniert, gespielt haben, die keinen Unterschied eigentlich gemacht haben zwischen dem Theater und dem Leben, wenn man so nennen möchte. Und die auch versucht haben, so diese Trennungen zwischen Publikum und Theater bzw. Schauspielern und so weiter aufzuheben. Also ich glaube, Paradise Now, wenn ich mich da recht daran erinnere, beginnt, glaube ich, damit, dass sich die Schauspieler, also das am Anfang, wie das so ist, so eine Art Bühnensituation, dass sie die gleich irgendwie aufgehoben haben und sich die Schauspieler sozusagen in die Zuschauerränge gesetzt haben. Ne? Und also das war allerdings eine Theatergruppe, die ganz klar auch von anarchistischen Ideen ausgegangen ist. Ne? Also das ist also von Julian Beck und Judith Malinner, die waren die Haupt Initiatoren dieser Gruppe, also mit wechselnden weiteren Akteuren, was im Laufe der Jahre auch gewechselt hat. Die haben sich auch dazu bekannt. Also das ist das, was ich dir praktisch dazu sagen kann. Ich weiß nicht, ob ich das jetzt noch über... Eine andere Frage, für deine Modelle hast du jetzt zwischen diesen beiden Formen unterschieden oder gab es da jetzt noch mehr? Ich bin noch nicht fertig. Wobei ich immer dazu sagen muss, dass das ist jetzt nichts, das ist jetzt eine Ad-hoc-Unterscheidung von mir, das ist auch mehr an eigenen Texten von mir so orientiert, das sollte man jetzt nicht auf die Goldwaage legen. Ne? Also das ist jetzt keine, wie soll ich sagen, literaturwissenschaftlich oder kunstwissenschaftlich fundierte Sache, ne? Sondern es ist mehr so eine Unterscheidung, um auch ja, mir selber so ein bisschen Rechenschaft darüber abgeben zu können, was hast du selber eigentlich gemacht und in welche Richtung ging das und mit welchen Absichten und Ähnlichem. Ja, vielleicht überspringe ich das Ganze mal, was ich jetzt noch vorhatte, drinnen und draußen, den Text, oder komme vielleicht nachher nochmal darauf zurück und gehe erstmal weiter. Das Dritte, was ich unterschieden habe, war das Modell der sogenannten eingreifenden Literatur oder auch, wenn man es etwas komplizierter ausdrücken will, der Operativität. Und zwar ist das eine Geschichte, die kommt aus der russischen Revolutionskunst, wenn man und zwar von Sergei Tretjakow, der Anfang der 30er Jahre in Deutschland und unterwegs war und so über seine seine literarischen Konzepte einen Vortrag gehalten hat, und das ist dann aufgegriffen worden von Brecht und von Walter Benjamin, der also das in Deutschland propagiert hat. Und in seinem bekannten Aufsatz "Der Autor als Produzent" schreibt dann der Walter Benjamin: "Tretjakow unterscheidet den operierenden Schriftsteller vom informierenden. Seine Mission ist nicht zu berichten, sondern zu kämpfen, nicht den Zuschauer zu spielen, sondern aktiv einzugreifen." Und zwar habe ich das mal für mich in Anspruch genommen, in Bezug auf einen Text, der Bezug nimmt auf ein aktuelles politisches Ereignis. Und zwar gab es vor ziemlich genau 2 Jahren, auch am Himmelfahrtstag, also Himmelfahrtstag vor 2 Jahren, damals anlässlich des Kosovo-Krieges, einen Sonderparteitag der Grünen bei uns in Bielefeld. Und der ist dadurch, also auch ein Sonderparteitag, bei dem praktisch der Kriegseinsatz von Seiten der Grünen aus auch abgesegnet worden ist. Und der ist dadurch bekannt geworden, dass der Außenminister Fischer bei der Gelegenheit also einen Farbbeutel ans Ohr bekommen hat. Und das war so ein persönlicher Anlass auch, weil ich mit dem Farbbeutelwerfer oder der Werferin selbst schon lange persönlich befreundet bin und weil ich auch bei diesem Parteitag gewesen bin. Und dann, ich habe darüber einen Text geschrieben, der auch gleichzeitig wiederum Teil gewesen ist der juristischen Nachbereitung, könnte man sagen, die übrigens erst gestern zu Ende gegangen ist, also praktisch ganz aktuell. Ja, stand ja auch in der Zeitung. Ja. Also praktisch gestern ist die Berufungsverhandlung, hat die Berufungsverhandlung stattgefunden. Also der Prozess war im Dezember, kurz vor Weihnachten letzten Jahres. Dort ist Samir Samira verurteilt worden zu einer Geldstrafe von 3.600 Mark. Also das war schon eigentlich ein relativ mildes Urteil, aber trotzdem ist da nochmal von beiden Seiten, sowohl von der Staatsanwaltschaft als auch von der Verteidigung, der Berufung eingelegt worden, und die ist dann gestern nochmal verhandelt worden, und die beiden Berufungen sind also abgeschmettert worden, und es ist letztlich alles beim Alten geblieben. Ich kann ja mal mit meinem Gedicht anfangen. Das heißt einfach Himmelfahrt 99, ein Anschlag und andere Begebenheiten rund um den Kriegsparteitag der Grünen am 13. Mai 1999 zu Bielefeld. 1. Kette bilden. Solidarisch, verhakt und verknollt, trotzt ein fragiles Bollwerk, ein durchregneter Pulk von Leibern dem Polizeiaufgebot. Sparsam an Renitenz, mehr Verachtung als Zorn. Verhalten selbst an Flüchen. Bis die Tränengasreplik der Staatsmacht trefflichen Witz versprüht. Hinweg! Die Zierde der kriegsführenden Republik naht. Wer jetzt nicht weicht, kommt in Gewahrsam. Den neuen Würdenträgern eine Prügelgasse, die doch eher vergeblich um Würde bemüht sind beim Anblick des Zuschauervolks, das sich delektiert an so viel politischer Klasse. Vorsorglich versteinert. Nur manchmal beult sich die Fettlebe grusamer Amtsjahre unterm Jackett in gewichtige Kummerfalten. So bedeutungsvoll, graffitätisch und massig, als wollten verständnisheischende Tiraden sich gleichsam hervorquälen aus verquollenen Konturen. Ein Auftrieb wie verspäteter Faschingsulk, diese Zeremonie von Schlagstocks Gnaden. Und manch adrettes Kostüm trippelt beladen mit Papier und Verantwortung übers nasse, glitschige Geläuf, als abzuliefernde Ware voranbuxiert von behelmten Kampfmonturen. Also das Ganze bezieht sich auf den Versuch, dieses Parteitagsgebäude, diese Halle zu blockieren. Und die Grünen dann so praktisch da Spalier laufen mussten von der Polizei, mussten die praktisch, oder mit Polizeischutz da an ihren Bestimmungsort da gebracht werden, was dann schon für einige doch als ziemlich peinlich empfunden wurde. 2. Was triumphierend fast um Kopf und Kragen prunkt, ein Fleck. Erstarrt in grellroter Symbolik. Virial vergossenes Blut zurückgeworfen gleichsam zu seinem ideellen Ausgangspunkt. Ihn, den Getroffenen, Fischer offensichtlich, ne? Ihn, den Getroffenen, mag es nicht beirren, die Toten von einst ins Feld zu führen, um die Gegenwärtigen als Auftrag der Geschichte zu rechtfertigen, sodass allem Kalkül scheinbar enthoben sublim wird, was gezieltem Einsatz von Macht und ihrer Mittel als Vorwand dient. Kaum vernehmbar dringt Protest, wiewohl lautstark vorhanden, ans ledierte Ohr. Routine filtert sowas weg, wie auch das vor ihm und seitlich aufgebaute Sextett blamierter Büttel. Ist deren Starrkrampf nun der Stupor der zu spät gekommenen oder berufsbedingte Immunität gegen jede Anfechtung? Was also stellt das vor? Eine Pantomime mühsam unterdrückter Kolik? Unbehagen in zu enge Anzüge gepresst? So hütet Körpersprache vielleicht einen Rest von Menschenähnlichkeit in diesem amorphen Krakeel gesinnungstüchtiger Funktionäre, deren praktischer Sinn fürs Humanitäre den Nahbereich von Posten und Pensionen mit der Weltpolitik deutscher Patrioten bestens zu versöhnen weiß. Die Details erledigt das NATO-Hauptquartier mit seinen Piloten. Zufrieden mit sich selbst als Bodenpersonal ergötzt sich der Haufen an der schalen Rhetorik, dem öligen Substrat altbekannter Wahlreden, das mal spitzfindig auffallt, mal humorig. Die Botschaft lautet allemal Befreiung vom lästig prinzipiellen vergangener Moral und wird herbeigeklatscht in stehenden Ovationen. Zustimmung regiert und macht Effekt der Predigt besinnlich, als ging's um die posthume Verleihung der Menschenrechte an alle Kollateralschäden. Gut, also das Zweite nimmt ganz offensichtlich Bezug auf diese, ja, auf diese Szenerie da in der Parteitagshalle und auf das berühmte Foto auch, das dann durch die Presse ging, wo man dann den Fischer am Rednerpult sieht und wo so um ihn herum so seine ganzen Leibwächter da aufgebaut sind, die doch etwas bedröppelt reinschauen, weil die Weise da ihren Chef da nicht hatten schützen können vor diesem Anschlag. Das war eigentlich auch so Teil auch einer Inszenierung auch, als der Prozess dann stattfand. Also wir haben hier in Bielefeld von der Frau, unsere eigene Lokalzeitung, wo wir das dann als zum Aufhänger gemacht hatten, der letzten Nummer, eben diese Antikriegsdemo im Zusammenhang mit dem Prozess um diesen Farbbeutelwurf. Also dort ist dann das Gedicht eben auch im Zusammenhang dieser Berichterstattung dann nochmal abgedruckt worden. Ja, das war auch so, dass man dann eben aus diesem Prozess dann eine Kunstaktion gemacht hat. In unserem Bericht heißt es zum Beispiel, während der Prozess gegen Samira um 14 Uhr angesetzt war, machten sich trotz klirrender Kälte bereits um 11 Uhr morgens etwa 200 Antikriegsdemonstranten aus Bielefeld, Berlin und andernorts auf dem Vorplatz des Bielefelder Bahnhofs warm durch das Verteilen von Flugblättern. Der anschließende feierliche Demonstrationszug ging mitten durch die Bielefelder Einkaufspassage, quer durch den Weihnachtsmarkt, wo erstaunte Passantinnen anstelle von Glühwein ein Flugblatt in die Hand gedrückt bekamen, was sie sicherlich viel mehr erwärmt hat. Über einen vorwegfahrenden Lautsprecherwagen kamen weihnachtliche Evergreens vom Band, beispielsweise Stille Nacht, Heilige Nacht, allerdings immer wieder jäh durchbrochen von Stechschritt und Bombengeräuschen sowie Kriegssirenen. Antimilitaristisch und künstlerisch wertvoll ging es dann weiter zu einer fröhlichen Kriegsdenkmal-Entweihung am Bielefelder Rathaus. Immer im Bestreben, die Selbstzufriedenheit eines Landes zu durchbrechen, die darin liegt, in einem Krieg endlich einmal einen Sieg errungen zu haben. Die Enthüllung eines selbstgebauten Antikriegsdenkmals vor dem Bielefelder Rathausplatz war ein Highlight. Den Kriterien einer postmodernen Gesellschaft entsprechend suchten und fanden die Veranstalterinnen ein fortschrittliches Kunstobjekt, das in der Zukunft noch reichlich Anwendung finden könnte. Das mobile Antikriegsdenkmal. Ein Sozialphilosophen wie Paul Virilio hätte dieses mobile Denkmal sicherlich erfreut und womöglich zu einem klugen Aufsatz veranlasst. Aufgebaut auf einem Kleintransporter wurde ein 2 Meter hohes Holzpferd mit aufsitzenden Außenminister Fischer in Militäruniform enthüllt. Also mit einem puppenhaften Vertreter desselben natürlich. Freilich nur, um ihn anschließend ordentlich mit Farbe zu bekleckern. Eine parodistische Rolle über die Rolle Fischers als Kriegsaußenminister und eine Satire über die Zukunft von Frauen in der Bundeswehr waren dann die passende Einleitung für den allgemeinen Aufbruch zum Bielefelder Amtsgericht. Ja, ich gehe jetzt nochmal abschließend ein auf etwas, das habe ich mal genannt, das satirische Modell. So darunter kann man, also das ist eigentlich, da wollte ich gar nicht viel dazu sagen, außer dass es eine alte ehrwürdige Tradition hat, wie man sich vorstellen kann. Also es gab schon im 19. Jahrhundert, wo ja das anarchistische Lied noch eine große Bedeutung hatte, im Gegensatz zu heute, eben auch sehr viele anarchistische Liedparodien so auf bekannte Volkslieder oder eben auch ganz gezielte Formen der sich lustig machen oder der Verhundepiepelung so von bürgerlichen oder auch militaristischen Liedgut zum Beispiel, ne? Das ist das eine, dann die gibt zum Beispiel auch bei Erich Mühsam sehr viele Parodien. Es gibt von den Situationisten die sogenannte Zweckentfremdung oder Detournement, wie sie es genannt haben, zweckentfremdete Comics zum Beispiel, hat sicher schon mal der eine oder andere gesehen, man also so dann die Sprechblasen dann, austauscht, bis hin eben zur aktuellen Form von Kommunikationsguerilla, also von eben Fakes, oder das, was in Amerika jetzt sehr beliebt ist in links- und libertär gesinnten künstlerischen Kreisen, das Cultural Jamming, also das verfremdende Parodieren von Werbebotschaften, also von Plakaten und so weiter, ne? Werbeplakaten, die dann mit anderen Botschaften oder anderen Sprüchen dann ausgestattet werden, aber so, dass das Ganze täuschend echt aussieht, ne? Also hat sich schon so eine richtige Bewegung dann entwickelt, wo man dann, dann heute schon zum Beispiel übers Internet so Entwürfe zweckentfremdeter oder parodistisch verfremdeter Plakate runterladen kann und die dann beispielsweise überall da, wo diese Plakate beispielsweise bei internationalen Werbekampagnen dann auftauchen, dann praktisch das dann selber vor Ort dann benutzen kann. Das Lexikon. Also Lexikon so als die Form, in der das Wissen in eine regelhafte Form gebracht wird. Daraus habe ich dann gemacht mein kleines Lexikon über einige Worte, deren Bedeutung mir bisher rätselhafterweise verborgen geblieben ist. Ich sage nicht mehr dazu, worum es geht oder was der Clou oder was die Pointe dabei ist, werdet ihr sicherlich gleich selber rauskriegen. Es ist natürlich wie jedes Lexikon oder wie jedes andere Lexikon auch. Es ist alphabetisch angeordnet und beginnt entsprechend mit A. Akne. Sammlung von Unterlagen. Die Akne war 3 Zentimeter dick, hinter Bergen von Akne vergraben sitzen. Der Richter blätterte in seiner Akne. Alkoholismus. Ein durch Regeln festgelegter Rechenvorgang, der häufig zyklisch wiederkehrende Gesetzmäßigkeiten aufweist. Zum Beispiel der euklidische Alkoholismus oder der gaußsche Alkoholismus. Allergie. Verbildlichung eines abstrakten Begriffs oder Vorgangs. Diese Frauengestalt ist eine Allergie der Gerechtigkeit. Er versuchte, seine Idee durch eine Allergie zu veranschaulichen. Allgäu. Nach den Vorstellungen der allgemeinen Relativitätstheorie ist das Allgäu nicht euklidisch, sondern gekrümmt. Im Allgäu könnte man demnach immer weiter fortschreiten, ohne an ein Ende zu gelangen. Und doch ist das Volumen des Allgäus endlich, wenn auch durch die Expansion ständig wachsend. Bankrott. Festmahl. Gastgelage. Einen großen Bankrott veranstalten. Bei einem Bankrott die Tischrede halten. Im Mittelalter bildete der Bankrott den Höhepunkt der Feste. Brokkoli. Eine der liparischen Inseln, die nur aus dem tätigen Vulkan besteht. Die Eruptionen des Brokkoli erfolgen regelmäßig in Abständen von etwa 10 Minuten. Brokkolianische Tätigkeit. Schwere Ausbrüche fanden 1919 und 1930 statt. Ich überspringe mal C. D. Dackel. Mit einer brennbaren Schicht am oberen Ende versehener Stab. Einen Dackel anzünden. Einen Raum mit Dackeln erleuchten. Das Auto brannte wie ein Dackel. Dichterisch der Dackel der Vernunft. Dogma. Vertreter einer Gruppe großer, kräftiger Haushunde. 2 mächtige Dogmen bewachten den Eingang. Ich überspringe wieder ein bisschen was. F wie Fiasko. Auf frischem, noch feuchten Verputz ausgeführte Malerei. Das Fiasko an der Decke zeigte eine biblische Szene. An der Außenwand wurde ein gotisches Fiasko freigelegt. Das Fiasko wird aus Mangel an entsprechend ausgebildeten Lehrern nur noch an wenigen Akademien gelehrt. Glaube. Chronische Augenkrankheit, die zur Erblindung führen kann. H. Wie Hämorrhoiden. Inselgruppe vor der Westküste Schottlands. Die Inseln gliedern sich in die äußeren Hämorrhoiden und die inneren Hämorrhoiden. Die landwirtschaftliche Nutzung der Hämorrhoiden besteht überwiegend aus Rinderzucht und Schafhaltung. Die Norweger unternahmen seit dem 8. Jahrhundert Überfälle auf die Hämorrhoiden und brachten sie im 9. Jahrhundert unter ihre Herrschaft. Heute gehören die Hämorrhoiden zu Schottland. Herpes, Sohn des Zeus und der Alkmene, ursprünglich Inbild der unwiderstehlichen physischen Kraft. Zitat, produziere dich nie als geistiger Herpes, wenn eine neue Hose dasselbe erreicht. Erich Maria Remarque. Katheter, die Vermittlung der christlichen Botschaft. Im Altertum vor der Taufe als Erwachsenenkatheter. Daneben gab es für die Kinder den Hauskatheter. Mit der Einführung der allgemeinen Schulpflicht wird der Katheter hauptsächlich im Religionsunterricht verlegt. Leiche. Eine Person, die auf einem bestimmten Gebiet keine Fachkenntnisse hat. Der Aufsatz ist auch dem medizinischen Leichen verständlich. Redensart. Da staunt die Leiche und der Wachmann wundert sich. Minister. Tragbarer Behälter aus Blech oder Kunststoff zur Aufbewahrung von Flüssigkeiten. Ein leerer, ausgelaufener Minister. Eine Minister öffnen, leeren, zuschrauben. Nation. Täglicher Verpflegungssatz, besonders für Soldaten. Die Nationen für die Soldaten reichen nicht. Seine Nation bekommen. Jemanden auf halbe Nation setzen. Nihilist. Volkstümliche Gestalt mit großer Mütze, langem Gewand und wallendem Bart, die nach altem Brauch den Kindern am 6. Dezember Geschenke bringt. Morgen kommt der Nihilist. Gut, okay, damit will ich mal Schluss machen für heute. Also erste Frage ist, also du hast jetzt nur gesagt, es gibt eigentlich nur relativ versprengt anarchistische Literatur. So. Aber also ich habe da ein bisschen Zweifel, also könnte man nicht, wenn man jetzt anfängt zu suchen, dann immer noch eine ganze Menge zutage fordern, dann sozusagen, wenn man jetzt speziell danach suchen würde. Und wenn man vielleicht beispielsweise gucken würde bei allen Bewegungen, wo also die relativ stark waren, was weiß ich, die FAU, 20er Jahren und die Literaturprojekte, die da herum existiert haben, könnte man da nicht auch fündig werden, wenn man das jetzt noch ein bisschen intensiver danach sucht? Das ist jetzt eine Frage von mir. Zweifellos. Das Problem daran ist nur, es ist ja nicht bekannt und man muss eben erst suchen. Das heißt, man muss Archive, sofern noch vorhanden, auf den Kopf stellen. Ne? Klar, es hat die Gilde Freiheitlicher Bücherfreunde gegeben, die hat eine Zeitung rausgegeben für einige Zeit, Besinnung und Aufbruch. Ende der 20er Jahre bis zum Faschismus. Aber wo findet man das heute? Ne? Da muss man schon nach Amsterdam fahren oder in irgendwelche anderen Archive, um überhaupt noch davon Kenntnis zu bekommen, ne? Um sich das mal anzugucken, was stand denn da drin? Oder man müsste die gesammelten Jahrgänge des Syndikalist durchgehen, da würde man schon das ein oder andere finden, ganz klar. Da würde man Texte von Kläber finden, da würde man Texte von Bruno Vogel finden und. Ne? Aber das sind alles Leute, die sind ja heute nicht mehr bekannt. Sofern sie Bücher geschrieben haben, sind die nie wieder aufgelegt worden. Ne? Da kommen noch so Sachen hinzu, wie zum Beispiel Zensur. Also der Bruno Vogel, der in den 20er Jahren sehr viele Texte für den Syndikalist geschrieben hat, so kürzere Erzählungen, die er selbst Skizzen genannt hat, der sehr von dem auch ein Buch bei der, ich glaube das erste Buch überhaupt bei der Büchergilde, bei der Gilde Freiheitlicher Bücherfreunde herausgekommen ist, der ein Buch veröffentlicht hat, was ein sehr berühmter Justizfall geworden ist, was also Bücher, mit Erzählungen über den Ersten Weltkrieg sehr scharf, sehr satirisch, ne, die also sofort verboten worden sind und wo es also über Jahre hinweg eine Gerichtsverhandlung gegeben hat und Solidaritätserklärungen von anderen bekannten Schriftstellern, und das Buch durfte aber dann bis zum Ende der Weimarer Republik nur in zensierter Form erscheinen. Also ich habe selbst noch ein Exemplar davon, da sind einzelne Seiten faktisch kaum noch zu lesen, ne, weil da nur so ein Zensurbalken neben dem anderen ist. Ne. Und das ist natürlich sofort verbrannt worden, als die Nazis an die Macht kamen, und das ist nie wieder aufgelegt worden. Ne. Also da hast du genau die Schwierigkeit im Umgang mit anarchistischer Literatur. Ne. Das, was ich als Vergessenwerden bezeichnet habe, als was noch die harmlosere Variante ist. Also dass die aktive Repression, ne, Zensur, Bücherverbrennung und so weiter, Einsperren bis hin zur Ermordung von Autoren wie Erich Mühsam, ne, ist dann die härtere Variante. Ne? Also, das heißt also, sie wurden zum Teil oder zum größten Teil auf bewusst vergessen gemacht von Gegnern. Ja, also das, also meine, dass wenn selbst schon politisch, naja, ich sag mal, harmlosere Autoren vergessen worden sind, ne? und erst ganz spät teilweise noch gar nicht wiederentdeckt worden sind. Ne? Wie in den 70er Jahren zum Beispiel, da gab es ja so eine berühmte Serie, Die verbrannten Lichter, wo dann diejenigen Autoren aus den 20er Jahren, die dann 33 bei den Bücherverbrennungen, also deren Bücher 33 bei den Bücherverbrennungen da auf dem Scheiterhaufen gelandet sind, ne? Und die dann nie, also nach 45, also die dann emigrieren mussten oder eben im Gefängnis gelandet worden sind oder eben ermordet worden sind, ne? Die dann ja vergessen worden sind, nach 1945 nicht nach Deutschland zurückgekommen sind, wenn sie im Exil waren, deren Bücher nie wieder aufgelegt worden sind, ne? Also wenn dann praktisch eine ganze Generation vergessen worden ist, ne, dann kann man sich vorstellen, wie noch stärker das in Bezug auf so literar oder so politisch exponierte Schriftsteller wie, die verschiedenen anarchistischen Autoren gewesen ist. Also noch eine Frage, ihr hattet ja auch in eurem Verlag ein Buch, was sich mit Dadaismus beschäftigt hat, also auch zur Zeit der Weimarer Republik eigentlich, wo ihr da so eine Querverbindung zwischen Dadaismus und Anarchismus gezogen habt. Ich weiß nicht, was du jetzt meinst. Du weißt jetzt nicht, was war das da? Das ist das Grüne da, oder das bezieht sich aber auf den Surrealismus. Auf den Surrealismus, mhm. Ja. Und das waren aber Stilmittel, die in den 20er, 30er Jahren angewendet worden sind oder später. Oder in welche Zeit ordnest du das jetzt rein? Das ist unterschiedlich. Also beim Surrealismus ist ja der interessante Fall, das ist eine Kunstbewegung, oder eigentlich eine Kunstbewegung, die keine reine Kunstbewegung sein wollte, sondern eine allgemeine, wenn man so will, also kulturrevolutionäre, vielleicht im weitesten Sinne, Bewegung, die in den 20er Jahren angefangen hat. Also es gab das berühmte Manifest des Surrealismus von 1924, da hat sich eine Gruppe gebildet. Und diese Gruppe hat bis 1969 existiert. Und es gibt auch heute noch viele Gruppen und viele Künstler, die sich da auf diese Bewegung beziehen. Also die ist auch heute noch aktuell. Ich kann mich erinnern, letztes Jahr gab es ja diese von der französischen CNT veranstaltet, diese Woche in Paris um den 1. Mai herum, wo es eben auch verschiedene Veranstaltungen gab zu Ausstellungen, Fotoausstellungen, Malereiausstellungen und eben auch Lesungen und Diskussionsveranstaltungen zu literarischen Themen, also über den Kriminalroman und über libertäre Arbeiterliteratur. Und da gab es eben auch eine über den Surrealismus, wo eben auch zeitgenössische surrealistische Künstler und Schriftsteller die ja in Beziehung stehen zu CMT da sich geäußert haben. Ich habe es leider verpasst, oder vielmehr, ich war zu dem Zeitpunkt nicht mehr da, das hätte mich sehr interessiert. Ich weiß nur, dass es das gibt. Ne? Auf alle Fälle ist das eine Sache, die zwar schon vor, ja, wie gesagt, in den 20er Jahren, also fast 80 Jahren angefangen hat, aber in diesem Fall sich bis in die Gegenwart fortsetzt. Und wenn du jetzt in die Struktur deiner Modelle das einordnen wolltest, also wie die gearbeitet haben, in welche der drei Modelle oder gäbe es da noch ein viertes? Ich habe ja vier in der nicht dran. Vier? Das war traditionalistische, avantgardistische, eingreifende Literatur und satirische. Oder welche der vier Modelle würdest du da jetzt dem das in erster Linie zuordnen? Jetzt der Surrealismus als Beispiel. Oder die ganz klar der avantgardistischen Linie. So. Ja. Also es gibt auch keine Schwierigkeiten, also es wäre ganz eindeutig dieser Linie zuzuordnen. Ja, eine der Bewegungen, die gesagt haben, dass also dass die Kunst oder die Literatur jetzt nicht die Aufgabe hätte, politisch zu sein, jetzt im engeren Sinne, sondern sie ist politisch in dem Sinne sozusagen zur Befreiung des Geistes beiträgt. Ne? Also eine von denen, wo ich gesagt habe, oder wo ich meine Zweifel geäußert habe, ob sich da nun eine plausible Beziehung zum Anarchismus als einer politischen Philosophie herstellen lässt. Ne? Also wo das immer so ein bisschen auch was Willkürliches hat. Ne? Also wo das eigentlich gar nicht mehr so richtig nachvollziehbar ist. Ne? Aber das ist jetzt nur mein persönlicher Vorbehalt, den ich da habe. Also das möchte ich nicht verallgemeinern. Es gibt sicherlich auch Leute, die sagen, das sei völlig legitim. Ne? So. Das war zumindest in der Zeit was Revolutionäres. So. Das einfach so gemacht zu haben, sich zu befreien. Ja, aber ich meine, ich bestehe eigentlich immer darauf, es nicht solche Beziehungen nicht im Ungefähren zu belassen, sondern schon danach zu fragen, also wo konkret ist jetzt der Bezugspunkt, wo ist die Verbindung. Ne? Das habe ich auch versucht, so in dem Nachwort, also so quasi eine kritische Nachfrage in dieser Richtung zu stellen, auch eben auch in Bezug auf den Surrealismus, weil das auch so ein Text ist, der versucht dann Verbindungslinien aufzuzeigen. Ne? Also worin oder was haben was hat der Surrealismus und das Denken des Surrealismus gemeinsam mit libertären Gedankengut? Ne? Und zumindest nach meiner Meinung da in doch sehr allgemeinen und irgendwie unverbindlichen Parallelen stecken bleibt. Ne? Also das ist mir dann zu vage, zu unkonkret, ein bisschen zu beliebig. Also. Und vielleicht zu eurem Projekt, jetzt zu dem, beispielsweise zu dem Verlag, kannst du dann mal sagen, was ihr dann noch in nächster Zeit vorhabt, also wie ihr jetzt die Idee so weiterentwickeln wollt, oder hast du jetzt so deine Form gefunden, auf der du jetzt arbeiten willst und willst das so so diese Form anwenden und da weiter arbeiten? Ja, es gibt ja gar nicht eine Form. Ich habe ja schon heute Abend vier ganz unterschiedliche Formen oder Sorten von Texten vorgestellt. Von daher lasse ich mich da überraschen, ne, was ich noch so alles machen werde. Was jetzt Blackbox betrifft oder Edition Blackbox, steht eigentlich nur fest, dass noch jetzt demnächst ein Text wiederum über den Surrealismus herauskommen wird. Und zwar ein Thema Krieg und Krieg der Arbeit. Das ist das geht darum, um die Surrealisten als Arbeitsverweigerer. Also es geht sozusagen darum, inwieweit ein Kampf der Arbeit, der Lohnarbeit, der entfremdeten Form kapitalistischer Arbeit, inwieweit der in den Texten des Surrealisten oder von den Surrealisten der Krieg angesagt worden ist. Also das ist das konkrete nächste Projekt, was jetzt unmittelbar bevorsteht. Was dann kommen wird, das ist jetzt noch unklar. Also wie ist der Vertrieb oder Verkauf der Produkte? Also früher haben wir das. Vertreiben wir das selber irgendwie oder gibt es da bestimmte Verlagswandlungen und so weiter, die das übernehmen auch? Ja, nicht nur Alternative, auch andere und so. Ja, also wir hatten das früher selber vertrieben und machen das jetzt über den Verlag AV 89 in Frankfurt, mit dem wir eine Kooperation haben. Das heißt, die haben den Vertrieb von den Texten für Edition Blackbox jetzt mit übernommen und ja, liefern aus, sowohl an ganz normale Buchhandlungen, wir haben also viel, was über den Buchhandel läuft, an Einzelbesteller, an Wiederverkäufer. Also. Aber das läuft dann schon auch über den ganz regulären Buchhandel. Die haben da wohl auch gute Kontakt. Jedenfalls bin ich überrascht, was die immer erzählen, was sie auch über den Buchhandel loswerden. Also während wir immer nur vereinzelte Bestellungen hatten. Also, aber eben auch. Also das war jetzt nicht nur ein rein politischer Kontext, sondern da kamen eben auch mal Bestellungen, was ich von irgendeiner Buchhandlung in Regensburg oder so. Ne? Das kam also auch schon vor. Wenn du jetzt vielleicht mal einen Überblick darüber geben kannst, was jetzt für Literatur von dir veröffentlicht ist so im Laufe der Zeit. Was du vielleicht empfehlen kannst und vielleicht wäre es auch ganz nett, ein paar Sachen nochmal ein bisschen zu lesen, wenn du da Lust dazu hast. Oder vielleicht ist es jetzt einfach ein bisschen, weiß ich nicht. Zu lesen. Ich kann ja noch mal, was ich vorher nicht gemacht habe, ja. Was ich noch ausgelassen habe, weil ich dachte, das wird ja eventuell zu lang. Ein Text, genau. Sie geht zu einer Arbeit. Ja, das ist so ganz exquisit und feudal gemacht mit quadratischen Formaten. Ja, das ist. Ich traue mich schon mal zu fragen, was das heute kostet. Das kostet nicht so viel. Das kostet 10er. Also, ich finde es einfach witzig, einen Text zu schreiben und entgegen sämtlicher Regeln der deutschen Sprache einfach da eine bestimmte Wortgruppe völlig zu ignorieren. Also das finde ich einfach genial. Und da ich mich ja sowieso ein bisschen mit Sprache und so beschäftige, interessiert mich das natürlich. Und das nehme ich, glaube ich, auch ganz gut nochmal. Vor allem, weil es auch verständlich bleibt. Ja, das ist also zu der Entstehungsgeschichte kann man vielleicht so viel sagen, dass ich mal gelesen hatte, oder so eine Aufforderung gelesen hatte in einem, ja, in einem Text, der sich so beschäftigt mit so etwas, wie soll man sagen, abseitige Formen von Literatur, also Formen von Literatur, die sich so etwas vom Konventionellen entfernen. Und da war eben auch die Aufforderung, soll doch mal jemand kommen und einen Text ohne Substantive schreiben. Das ist also, hat sich mir einfach ins Gedächtnis gegraben, und nicht, dass ich konkret in dem Moment selber was hätte damit anfangen können, aber später kam diese Idee dann zusammen, sagen wir mal, mit einer inhaltlichen Idee, ne? Und es arbeitete dann so im Kopf, und ich mir gefragt habe, wenn man nun einen Text nimmt, in dem wirklich keine Substantive vorkommen, was kann man mit so einem Text eigentlich dann noch sagen, ne? Also was kann man ohne Substantive ausdrücken, ne? Also geht das überhaupt, ne? Und vor allem dann auch durchaus einen längeren Text zu schreiben, ne? Also es ist jetzt nicht gerade ein Roman, und Roman hatte ich eh nicht vorzuschreiben, aber doch schon ein Text von einigen Seiten Umfang. Und das verband sich dann auf einmal mit so einem alten Gedanken von mir, so ein Interesse daran, also politischen in Interesse, so die Frage, die jetzt auch wieder aktuell geworden ist, angesichts der Regierungsbeteiligung der Grünen, nämlich wie kommt es, dass Leute, die mal in bestimmte Institutionen gegangen sind, mit der Absicht, sie grundlegend zu verändern, genau das Gegenteil erreicht haben, nämlich sie sind von den Institutionen quasi geschluckt und assimiliert und umgedreht worden. Ne? Also nicht sie haben die Institutionen verändert, sondern die Institutionen haben sie verändert, und sodass sie praktisch auf einmal Exekutoren der Zwecke dieser Institutionen geworden sind. Ne? Egal, ob das nun sowas wie staatliche Institutionen, Parlamente sind oder sowas, oder ob das jetzt irgendwelche Gremien auf lokaler Ebene sind, irgendwelche Ausschüsse oder Behörden, wie auch immer. Und es ging darum, dann diese Mechanismen der Integration so allgemein und unpersönlich und auch abstrakt sie sich abspielen, auf diese Weise beschreibbar zu machen. Ne? Ja, das war eigentlich der Zweck, wo ich mir dann gesagt habe, also das ist das, was ich eben genau damit, mit so einem Vorgehen ausdrücken lässt. Ne? Und ja, das ist eigentlich der Hintergrund dieses Textes. Ne? Genau gesagt sind es eigentlich zwei, und ich hatte jetzt erstmal einen veröffentlicht, würde vielleicht in nächste Zeit mal irgendwie beide zusammen veröffentlichen. Weißt du, vielleicht soll ich, kann ja mal, um das deutlich zu machen, ne, mal den Anfang vorlesen, damit man so ungefähr einen Eindruck bekommt, was ich jetzt damit habe sagen wollen. Ne? Also es geht darum, Leute gehen in Institutionen, ne, so, und versuchen die zu verändern, und das haut aus irgendwelchen Gründen nicht hin. Gründe, die ich dann auch dann weiter zu beschreiben versuche. Mit dieser Form. Und das endet dann damit, dass sie letztlich dahin zu kommen, dass sie im Gegenteil überhaupt nichts mehr verändern wollen, sondern mit dem, was sie so vorgefunden haben, ganz und gar zu zufrieden sind eigentlich. Ne? Also. eigentlich geschieht es ja immer oder wenigstens immer und immer wieder, dass welche wo reingehen, wo sie meinen, was machen zu können, damit da draußen, wo sie bisher waren und wo nicht alles so ist, wie sie meinen, dass es sein sollte, oder wo überhaupt nicht so ist, wie sie meinen, dass es sein sollte, was anders wird. Weil sie nämlich meinen, dass das, was draußen geschieht, von dem bestimmt wird, was drinnen geschieht. Und darum das, was draußen geschieht, nur anders werden kann. Das heißt, so wie sie meinen, dass es sein sollte, wenn auch und zunächst einmal das anders wird, was drinnen geschieht. Das ist sozusagen quasi die Exposition. Ne? Hm. Naja, und das nimmt dann eben später immer, ja, ich will nicht sagen, umfangreicher Form an, aber es wird dann so dann versucht, so eine Art Mechanik dann aufzuzeigen, ne? Und mit auch mit Hilfe von Formulierungen, die sich so oder so ähnlich dann wiederholen auch. Ne? Mhm.